Volkslied, ca. 100 Millionen Jahre nach Christus. Einmal lag ich angewinkelt neben einer Feuerstelle und summte Lieder, die meine Mutter und Mutters Mutter immer sangen, wenn ihnen war bang. Der Sternenhimmel spannte freundlich über meinen Blickwinkel und noch weiter. Die Monde winkten hinab, waren sogar recht gut aufgelegt. Als ich lernte, in die Zeit zu schauen, nicht nur zurück, sondern auch nach vorn, und kommen sah, was ihr nicht wissen wollt. Dieses Schwimmen. Dinosaurier-Monologe. Ein Singspiel mit dem Nachwort einer Birke. Hörspiel von Ariane Koch. Ich bin sicher, ich war schon einmal älter, als dass ich es jetzt bin. Die Evolution ist recht schnell vonstatten gegangen. Ich habe fast nichts davon mitbekommen. Mir ist, als käme ich nun nicht mehr vom Fleck in dem, was man Zeit nennt, weil sich um mich herum kaum mehr etwas bewegt, obwohl ich früher einmal die Schnellste war. Seit ich mit Kaffee aufgehört habe, bin ich immer zu wach. Liege frühmorgens im Stein, den Schwanz eingerollt, die Augen offen, gefangen in dem, was man Gegenwart nennt. Dinge begegnen mir wie zum ersten Mal. Die Sonne, die durch die Nebeldecke drückt, der Zungenkamm, der an der Wand lehnt, daneben ein paar leere Näpfe. Stimmen poltern die Höhlen hinauf. Bist es du? Bist es du? Ich migrierte aus einer anderen Zeit. Das Land, wo ich schlüpfte, ist vorüber. Aber dass es kein Telefon gibt, das man mit der Zunge entsperren kann, das ist schon ein Problem. Manchmal habe ich Heimweh nach dem Urmeer. Wenn ich meinen Schwanz ins Mittelmeer tauche, ist es nicht dasselbe. Wenn mir lang wird, verspeise ich ein Stück großen Zopf. Die Krümel am Maul hängen, schmatze ich trotzdem zufrieden. Ich gehe nur ab und zu ins Steinzeitrestaurant. Mag die Wesen auch nur mäßig, die mich umgeben. Es gibt ein, zwei passende Fossilien, mit denen ich zwischen den Felsen spiele. Wer schafft den flachsten Frosch? Das Hyänenartige in mir. Nicht ohne die anderen sein zu können. Aber nicht zu nah, nie zu nah. Und eigentlich immer im Wunsch, eine tot zu beißen. Ist es, weil ich nicht sterben kann? Manchmal trete ich jemanden flach. Nur aus Versehen, wirklich. Und wenn ich durchs Gestein schlurfe, so zittern die Dinge. Kleine Hörner? Unsere roten Federn. Meine Flechten sind groß. Meine Zähne noch viel größer. Ich habe einen Hautpanzer. Kamm, Schild, Rückensegel. Dein Fußwurzelknochen steht ab. Ich wachse gerade. Ich war einmal. Unsere Klauen sind scharf. Zeig mal. Aufgepasst. Ich sehe scharf wie ein Messer. Ich sah in die Vergangenheit. 50 Zentimeter. Und ich 50 Meter. Es ist kein Wettbewerb. Trotzdem sind wir ein Nichts, ein Staub, ein Hauch in der Milchstraße. Ein Blinzeln der Zeit, ein kleines Knacken im Raum. Kaum hörbar. Wettbewerb in was? Wer rennt am schnellsten? Du meinst, wer schwimmt am schnellsten? Vier- oder zweibeinig? Ich habe Wurzeln, du Echse. Ich kroch über die Dinge wie eine Tigerschnecke. Du bist eine Tigerschnecke. Wettbewerbe sind langweilig. Du bist nur wütend, weil du nie gewinnst. Es geht nicht ums Gewinnen. Du klingst wie meine Mutter. Ich bin keine Mutter. Geht es ums Verlieren? Es geht ums Überleben. Oder ums Sterben. Wir überleben doch schon viel zu lange. Irgendwann ist doch auch mal gut. Nach all diesen Millionen von Jahren. Irgendwann dürfen dann doch auch mal die Nächsten. Wir sind ja schon ganz staubig. So lange sitzen wir hier schon rum. Das ist Birkenstaub. Ich find's gut, dass wir nicht ausgestorben sind. Wir haben uns einfach durchgesetzt gegen all diese... Wir waren untötbar. So gingen wir in die Geschichte ein. Aber kann man sich überhaupt an etwas erinnern, was nicht stirbt, sondern immer da ist? Wie langweilig. Ich wäre manchmal gerne ausgestorben. Zumindest ein bisschen. Einfach immer weniger werden. Zunehmend verschwinden. An mich muss sich niemand erinnern, wirklich. Ich wäre nicht traurig, wenn man mich vergäße. Stellt euch vor, man könnte sich erinnern, wie das Sonnenlicht warm durch die Schale leuchtet. Wie man sich dem Licht entgegendrückt, das Herz schlagend. Stellt euch vor, man wüsste noch, wie sich das weiche Knacken der Schale anhört. Wie sich ein heller Riss durchs Blickfeld zieht, der immer schneller bricht, länger wird, bis dass der Deckel nachgibt und man plötzlich schon den halben Kopf im Wind hat, ohne zu wissen, was ein Wind oder ein Kopf ist. Stellt euch vor, man wüsste noch, wie die Welt durch die auf dem Auge liegende Milchhaut zum ersten Mal verschwommen vor einem hin und her pendelt. Stellt euch vor, man wüsste noch ganz genau, wie man zur Seite kugelt und aus dem Ei hinauskriecht und unter den Beinen oder Flügeln etwas spürt, was man nicht kennt. Als ich auf die Welt kam, war schon alles voll. Um mich herum lagen 20 Eier. Ich saß zwischen euch und war trotzdem allein. Du hast dich ständig aufgespielt, wolltest einem ständig etwas befehlen. War ich nur ein Mosaik aus dem, was mich umgab? Wieso nur? Als ich aus dem Ei schlüpfte, da war ich schon 400. Oder 4000. Als ich auf die Welt kam, da war schon klar, dass ich immer jünger würde. Und irgendwann gehst du wieder zurück ins Ei, legst die Schalen wieder an? Warum nicht? Ich bevorzugte es, in den Altern herumzuspringen, tageweise. Heute war ich jung und morgen war ich alt. So fühlt es sich zumindest an. Springen? Du gehörst doch zu den Schneckenartigen. Manchmal verlor ich mich völlig in der Zeit. Wusste nicht, war schon Mittwoch oder Mittelalter. Ich bin irgendwie schon viel zu lange mit euch zusammen, als dass ich noch mit euch zusammen sein könnte. Und ich bin schon viel zu lange mit mir selber zusammen. Diese dicke Haut, meine Krallen und scharfen Zähne. So unnütz hängen sie an meinen Fingern, stehen sie in meinem Maul herum und bringen gar nichts. Außer... Es gelüstet mich nach Vogelsnick. Vögel? Hat jemand was von Vögeln gesagt? Ist es das Altern? Alle Probleme begegnen einem mindestens zum zweiten Mal. Klingt eher nach schlechtem Problemmanagement. Das war die Unsterblichkeit. Ach, alles ist immer die Kopie von etwas, was ich schon erlebt habe. Und das Schlimmste ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe es schon einmal besser erlebt. Also die Ereignisse sind nicht nur Plagiate, sondern es sind auch noch schlechte Plagiate. Du erlebst immerhin noch etwas. Ich habe das Gefühl, schon seit Jahrtausenden nichts mehr zu erleben. Warst du nicht erst 200? Immer dieselben Fritten. Die Eichhörnchen, Wurstverkäuferin, der grimmige Fels mit der großen Nase. Großmutter, die gar nicht besonders groß ist, sondern eher kugelförmig. Es ist gemein mit dieser Zeit, weil einem suggeriert wird, das Leben sei kurz, es könne jederzeit vorbei sein, man müsse jede einzelne Sekunde schätzen, aber das stimmt überhaupt nicht. Das Leben ist nicht kurz, sondern sehr, sehr lang. Im besten Fall. Im schlechtesten Fall. In unserem Fall. Wenigstens müssen wir keine Eier mehr legen. Och, so ein kleines Ei fände ich schon süß, so ein klitzekleines Geschwister. Bitte. Auf keinen Fall. Wir sind doch prächtig genau so, wie wir sind. In unseren Venen fließt warmes Blut. Unsere Herzen schlagen laut und füreinander. Wir mögen in der Sonne zu liegen mit unseren dicken Bäuchen und unseren kleinen Köpfen. Im Urmeer lag ich wie die Mikroben, hab mich treiben lassen, die Urzeit genossen, Drink mit Sonnenschirmchen. Mikroben? Wer? Was ist das für ein Geräusch? Ich höre nichts. Ich glaube, unsere Ohren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich habe gar keine Ohren. Aber spürst du nicht diese Erschütterung? Ich dachte, das sei dein Schlängeln. Ich kroch, ich schlängelte nicht. Ach, dieser Gesang. Oder ist irgendwas mit meinem Hörgerät? Ich hatte es schon gerochen, bevor es in mein Blickfeld geriet. Da! Was ist das? Wer war das? Kommt mir bekannt vor. Mir gar nicht. Es geht auf zwei Läufen. Wie die T-Rexen früher, wusstet ihr noch? Die Lachnummern? Sieht aber so gar nicht wie ein T-Rex aus. So dünn. Es könnte mal ein paar Eichhörnchen vertragen. Ist es ein Freund der Birken? Ich hab Angst. Ich dachte, das will ich erforschen. Seit Tagen liege ich auf der Lauer. Seit Tagen höre ich es singen und weiß nicht, wie mir geschieht. Ich kann meinen Blick nicht von ihm abwenden. Auf seinem Kopf sind lustige Büschel wie Gras. Seine Zähne sind seltsam flach, so als hätte es sie tagelang an einem Stein stumpf geschliffen. Das Wesen sticht in mich hinein. Es ist wie meine Kindheit, die endlich von den abtauenden Gletschern freigegeben wird. Es ist wie ein Riss im felsigen Boden, durch den nun eiskaltes Wasser strömt, die Steine so lange umspült, bis dass sie rund und weich werden. Ich muss dieses Wesen haben. Es muss mir alles über mich berichten. Wer mich Rosemarie taufte, warum die Birken gelben Staub über alles legen, was ihnen in den Weg kommt, warum ich mich so schrecklich langweile, warum wir nicht endlich sterben, wo ich nicht gehen könnte, wenn ich dann endlich einmal wegwandere. Manchmal stelle ich mir vor, dass sich des Wesens Haarbüschel und sein weicher Panzer an meinen Flechten reiben, dass wir zusammen rollen und tanzen. Mein Magen knurrt, mein Herz pocht wie ein Galopp, aber ich bewege mich nicht von den Birken fort. Ich war zuerst da. Ich war Mutterseelen allein und gänzlich zufrieden damit. Es gab eine Steppe, auf der man lange gehen konnte, ohne dass einem sich ein einziger Baum in den Weg stellte. Ich schlief nicht in Löchern, sondern unter der aufgehenden Sonne, folgte ihrem Licht und kam ihr jeden Tag ein Stückchen näher. Hier und da eine Wüstenspringmaus, manchmal der Wind, der die Sandkörner in unendlich neuen Kombinationen stapelte. Als ich diese Eier legte, als sie einfach aus mir hinauspurzelten, da wollte ich mich eigentlich gleich davonmachen, wollte weiterziehen. Schließlich hatte ich die Sonne noch nicht erreicht. Ich habe sofort gewusst, dass die Eier mich nicht brauchen, ich diese Eier nicht brauche. Ich habe es trotzdem nicht geschafft zu gehen. Also bin ich geblieben und habe zugeschaut, wie aus jedem einzelnen Ei etwas schlüpfte. Das sind meine Kinder. Was guckst du, als hättest du zu viel Birkenstaub geleckt? Psst! Wir haben etwas gesehen. Was denn? Ein Wesen, dort hinten. Es sah seltsam strichartig aus, war behangen mit Tüchern und fuhr mit Krallen an den Stämmen entlang, während sein Mund etwas Helltönendes formte. Das habt ihr doch geträumt. Das war bestimmt ein fettes Eichhörnchen. Es ging wie auf zwei Pfoten. Ein Eichhörnchen, das das Weibchen macht? Oder dir sind die Erinnerungen mal wieder ausgelaufen? Das helle Tönen seines Mundes brach nicht ab, also habe ich mich hinter einer Birke versteckt. Als hättest du hinter einer Birke Platz. Und auch als die Sonne es beleuchtete, tat es nichts dergleichen, außer mit seinen schlanken Vorderfüßen Schatten auf seine Augen zu werfen. Apropos Sonne, hast du eigentlich kein Problem damit, dass in dem Loch, wo du wohnst, kaum Licht ist? Was? Nein. Weißt du, in dem Loch, wo ich bin, da scheint immer indirekt die Sonne, weil sie an einem Fels in mein Loch hineinstrahlt. Vielleicht kannst du ja einmal auf einen Besuch kommen. Wo komme ich her? Aus einem Ei. Und was war vor mir? Andere Eier. Und was war vor den Eiern? Keine Eier. Sondern? Kleine Lebewesen ohne Eierschale. Und wer hat sie gelegt? Sind wir hier in einem Aufklärungsfilm? Wir wussten kaum etwas über sie. Wir hatten zwar vereinzelte Knochen ausgegraben, aber das waren nur Splitter von etwas, von dem wir nicht wussten, wie wir sie zusammensetzen sollten. Haben die Lebewesen vor uns auch Eichhörnchen gegessen? Bestimmt. Wer konnte diesen buschigen Schwänzen widerstehen? Ach, immer wenn jemand Anekdoten aus seiner Kindheit zum Besten gibt, dann stehe ich dumm daneben, weil ich mich selbst an nichts erinnern kann. Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt eine Kindheit hatte oder ob sie meine Eltern erfunden haben. Ich meine, auch diese Fotoalben, das könnte ja irgendjemandes Baby sein. Und auch meine Eltern, die könnten irgendjemandes Eltern sein. Vielleicht sind es überhaupt keine Eltern. Vielleicht sind es einfach zwei wahnsinnige Personen, denen sehr langweilig war. Mir war alles andere als langweilig. Apropos Langeweile. Als ich klein war, sammelte ich auf einem Spaziergang Steine, die mich besonders schön und glänzend dünkten. Ich rannte mit den Krallen voll Steinen zu meinem Vater, um sie ihm zu präsentieren. Mein Vater betrachtete die Steine kurz und sagte dann: Das sind hundsgewöhnliche Steine. Du kennst deinen Vater? Nö, aber ich stell mir den halt so vor. Ein Terrazzoboden oder eine Erinnerung ist wie aus kleinen Steinen zusammengesetzt. Die wahnsinnigen Personen, die sie als meine Eltern ausgegeben haben müssen, gossen die Steine zusammen, schliffen die Oberfläche glatt ab, nannten das einen Boden, über den ich jetzt hinübergehen soll. Als ob mich dieser Boden halten würde. Sind wir denn nicht alle Steine? Versteinerungen, die gegen den Wind anschreien? Aber ich bin doch weich, Oma. Ich bin nicht deine Oma. Ich habe genug davon, so zu tun, als seien wir Felsen, gegen die sich die Wellen werfen. Du kannst dich gerne ein wenig gegen mich werfen, wenn du willst. Lass mich. Zieh vorbei. Hey. Auf dieses Wasser. Hallo. Weg. So, gleich hab ich dich. Volkslied. Circa 150 Millionen Jahre nach Christus. Und wenn ich falle, so ist es ein Fallen in langsam. Donnert erst meine schwere Mitte, dann meine alle Viere, dann peitscht der Schwanz ins Leere. Zuletzt der Kiefer kracht aufs Epizentrum Boden. Schaut, da kommt es wieder. Was macht es? Es winkt. Die Habische über den Augen tanzen. Ich glaube, es will etwas rufen. Versteht das irgendjemand? Ich verstehe kein Laut. Woher kommt es? Ich habe es zuerst gesehen. Und jetzt? Was willst du damit? Keine Ahnung, ich habe Hunger. Wir sollten es nicht essen. Kein Dino weiß, wie viele Jahrtausende das schon irgendwo abgehangen ist. Fleisch sollte man ja abhängen, sonst ist es zu zäh. Und irgendwann verfault es. Es sieht nicht verfault, sondern recht frisch aus. Spinnst du? Wir können das nicht essen. Es ist uns vielleicht von irgendwoher gesandt worden. Wir müssen uns unbedingt anhören, was es uns zu sagen hat. Es kann ja gar nicht reden. Wir müssten wahrscheinlich seine Sprache lernen. Es soll gefälligst unsere Sprache lernen. Wir waren zuerst da. Bist du sicher? Ich finde, das Wesen wirkt recht ähnlich wie wir. Es ist komplett anders. Aber wenn ich es anschaue, dann sehe ich mich in ihm gespiegelt wie in Terrazzo. Und wie siehst du in der Spiegelung aus? Irgendwie fett. Warum ausgerechnet Terrazzo? Vielleicht will es uns töten. Schön wär's. Es sieht nicht wütend aus. Sein Kamm ist nicht rot. Es hat gar keinen Kamm. Auf jeden Fall bin ich skeptisch. Es könnte Krankheiten mitbringen. Vielleicht werden wir alle sterben. Ja, wir sollten es küssen. Warst du denn nicht neugierig? Wir lagen hier seit Jahrhunderten im Aufenthaltsraum herum und es passierte nichts. Und jetzt, wo endlich einmal jemand Neues daherkam, dachtest du nur ans Essen. Es gibt schon Mittagessen? Du solltest mal deine Ohren spülen lassen. Immer wenn ich etwas essen will, dann hat jemand was dagegen. Immer wird mir mein Mahl vermiest. Wie soll ich in Ruhe mein Essen genießen, wenn mir immer jemand reinredet? Ist das nicht und ist das nicht? Ich bin schon ganz abgemagert. Man sieht schon fast meine Schwanzknochen. Ich träume von gebratenen Eichhörnchen, wie sie im Feuer auf- und abhüpfen, ihre knusprigen, buschigen Schwänze schwingt. So sehr setzt ihr mich auf Diät. Ich versteh's nicht. Die Welt gehört doch uns. Wir können hier doch essen, was wir wollen, oder? Seit wir keine Birken mehr aßen, ging es uns viel besser. Rosenzopf. Ja, aber dafür vermehren die sich jetzt unkontrolliert. Aber wir teilen ja auch gern. Also ich nicht. Die weißen Stämme tanzten im Kreis, stieben einer nach dem anderen auseinander, kamen wieder in der Mitte zusammen, neigten sich dem Boden zu, schwenkten ihre Äste, schüttelten jeweils Gelbstaub über den zu ihren Rechten. Dann pendelten sie sich wieder ein, gerade dort, wo sie verwurzelt waren. Jetzt wiegten sie sich nur ein bisschen, als würden sie vom Wind bewegt. Nun waren sie wieder starr. Was machst du? Nichts. Ich sehe doch, wie du es den ganzen Tag beobachtest. Ja und? Könntest ja auch mal mich beobachten. Dich kenne ich schon. Wir sind uns auch ähnlich. Du stehst mir im Weg. Aber wir gehören doch zusammen, oder? Mir ist, als ob ich das Wesen schon mal irgendwo gesehen habe. Du spinnst doch. Diese Ansammlung an Hässlichkeit. Denkst du, es ist der Tod? Vielleicht bringt es uns endlich das Ende. Ich möchte nicht, dass du dich mit ihm abgibst. Du kannst mir nichts befehlen. Du bist nicht meine Mutter. Aber deine Freundin. Ich habe keine Freunde. Hallo. Ich heiße Rosemarie. Und du? Ich kann leider nicht. Parle tu français. Ich habe von dir geträumt. Ich habe geträumt, dass du in einem Gebäude aus Stein wohntest, das du als Haus bezeichnetest. Du hattest Wesen in den Armen, die dir glichen, aber viel kleiner waren als du. Ich nehme an, das waren deine Jungen. In deinem Garten wuchs eine Birke, aber die verhielt sich anständig, hielt sich sogar mit ihrem Staub zurück. Auf den Straßen waren noch viel mehr Wesen deinesgleichen. Ihr zog zwischen den Häusern hindurch, als suchtet ihr etwas. Eure Kopfhaut war in Falten gelegt. Vielleicht bedeutete es Wut. Eure Stimmen schrien hoch, noch höher als sonst. Es kam noch mehr deinesgleichen. Ihr begannt euch gegenseitig niederzureißen. Manche blieben am Boden liegen, manche liegen gebliebenen wurden weggeschleift. Der Boden war nun zusammengesetzt aus Toten oder Verletzten. Ein Mosaik. Ich hatte Angst. Obwohl ich seltsam unbeteiligt herumstand, dich nur begleitete, mich oder dich schließlich in der Masse verlor. Dann bin ich aufgewacht. Was der Traum wohl bedeutet? Findet ihr es nicht auch seltsam, dass wir gar nicht so genau wissen, von wem wir eigentlich abstammen? Dass wir gar nicht so recht wissen, wer unsere Väter, vor allem Väters Väter waren. dass wir nicht wissen, warum wir so aussehen, wie wir aussehen. Warum wir träumen, was wir träumen. Zum Beispiel habe ich letzte Nacht geträumt, alle meine Freunde sind tot. Ich war die Letzte auf der Welt. Nur auf meiner Hand saß eine sehr kleine Eidechse, die mich mit ihrer gelben Zunge lüstern abschleckte. Geil. Ich finde es auch seltsam, was aus euch geworden ist. Ich fühle mich irgendwie für euch verantwortlich, aber gleichzeitig seid ihr so anders. Dabei finde ich Eidechsen nicht mal hot, sondern extrem grausig. Sie sind halt ein bisschen distanziert, blasiert, glasiert. Eidechsen halt. Aber wenn man drauf steht... Man weiß nie, heben sie die Hand zum Gruß oder kratzen sie sich gerade am Kinn. Ja, aber wir wussten doch eigentlich ganz genau, dass unsere Väter und Väter Bestien waren. Dass wir von Kriegern und Monstern, von Vergewaltigern und Massenmördern abstammten. Dass unsere Stammbäume von ihnen übersät waren. Dass die Erde, auf der wir gingen, voll war mit ihren Gebeinen. Dass die Höhlen, in denen wir hausierten, voll waren mit ihren Geistern. Dass unsere Geschichtsbücher, unsere Gene... Und vielleicht sogar unsere Gedanken voll waren mit ihren Überresten. Ich bin keine Massenmörderin. Ein bisschen waren wir alle Massenmörderin. Letztens habe ich eine Eidechse am Schwanz gezogen. Sie hat sich gerade ein wenig gesonnt, die Zähne gebleckt. Ich habe mich angeschlichen. Dann ist das Vorherige noch in mir, in meinen Knochen, in meinem Gang. Rosemarie, habe ich einen Mördergang? Deshalb schleichst du so doof wie eine Eidechse. Ihr gleicht mir alle nicht. Ich habe die Personen, die Sie als meine Eltern ausgegeben haben, eines Tages verlassen und im Anschließenden vergessen, wer sie waren. Bleibt unsere Moral intakt, nur weil wir alles vergessen und deshalb nichts mehr wissen? Aber ist nicht genau das unsere Qualität? Ich wollte alles erinnern. Ich wollte Mahnmale bauen. Ich weiß noch genau, wie die Eidechse dann ihren Schwanz abwarf und herumschwankte, weil sie das Gefühl für das Gleichgewicht verloren hatte. Genau. Immer, wenn ich etwas mache, dann schwingt da so etwas mit. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich mache, irgendwie nicht richtig ist. Aber ich weiß nicht, was richtig ist, beziehungsweise was genau falsch in meinen Handlungen sein könnte. Vielleicht ist das die Vergangenheit in mir. Ich bin stolz auf meine Väter, auf meine Vorfahren. Die du nicht kennst, weil sie abgehauen sind. Du haust immer ab. Ich bin kein Vater. Ich bin keine Mutter. Sagt ja auch niemand. Also die Männlichen waren ausgestorben, nicht abgehauen. Die Glücklichen. Und da waren auch alle anderen ziemlich froh darüber, dass es mit denen endlich zu Ende ging. Die waren ja sowieso nur noch traurige Kreaturen mit diesen Fitnessstudios und so weiter. Wir haben sowieso schon immer viel länger gelebt. Irgendwann ging es auch nicht mehr auf, wenn das Weibliche 500 Jahre alt wird und das Männliche nur 80. Ja, man hatte ja auch ein wenig nachgeholfen mit dem Aussterben. Wie denn? Ich sag nur Fuchsbandwurm. Du riechst so gut. Ist das ein spezielles Shampoo, in dem du deine Fellsträhnen badest? Und auch dein Fleisch, das fast hautlos über deine Knochen gespannt ist. Fast durchsichtig. Nur einmal ablecken. Nur einmal kurz ein bisschen näher kommen. Einmal kurz ein bisschen an deinen langen Krallen saugen. Schmecken. Knabbern. Wenn du uns nichts zu sagen hast, dann kannst du auch wieder gehen. Wenn du uns nichts zu schenken hast, dann kannst du auch wieder gehen. Den ganzen Tag streifst du herum, mit deinem unnützen Stock in den Krallen. Deine Zähne sind flach, du kannst uns nichts tun. Meine Zähne sind scharf, ich kann dich mit einem Biss durchlöchern. kann deinen ganzen kleinen Körper in ein Sieb verwandeln, kann das Sieb an einen Baum hängen und durch die Löcher hindurchschauen, kann dich als Sieb den Birken übergeben. Sie werden darüber lachen, werden im Kreis um dich herum tanzen, werden mich in ihrem Kreis aufnehmen. Und so werden wir alle zusammen lachen, in alle Ewigkeit. Dieses Wesen soll dorthin zurück, wo es hergekommen ist. Vielleicht ist es irgendwo ausgebrochen. Ausgegraben worden. Aus seinem Land? Oder aus seiner Zeit? Ich würde gern aus der Zeit ausbrechen. Mir tut schon das Gehirn weh von diesen hellen Tönen, die es tagtäglich herumpfeift. Mir brummt schon richtig gehend der Schädel von dieser Frequenz. Ich grabe mich in mein Loch ein, aber das Pfeifen dringt sogar durch die Erde. Dringt durch die Birkenwurzeln bis in mein Heim hinein, wo ich liege und mir die Zähne raufe. So sehr nervtötet es mich. Wenn wenigstens du bei mir liegen würdest. Aber es singt so schön. Von Singen kann hier keine Rede sein. Wenn dieses Wesen nicht bald verschwindet, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Beruhige dich. Es tut uns ja nichts. Und es war so klein. Und schmeckt so süß. Vielleicht bringt uns das Wesen endlich das Sterben bei. Vielleicht sind wir längst tot und merken es nicht. Vielleicht sterben wir jeden Tag ein bisschen, bis dass wir irgendwann ausgestorben sein würden. Habt ihr auch das Gefühl, die Luft flirrt gelb? Die Birken sollen sich mal ein bisschen zurückhalten mit ihrem Birkensex. Bald wachsen sie auf mir drauf. Ich wollte auch Sex. Das wollen wir doch alle. Rosmarie? Lass mich. Aber weil es das Männliche nicht mehr gab, gab es ja auch das Weibliche nicht mehr. Wenn der eine Pol ausstarb, dann war der andere endlich frei. Keine Dualität mehr. Es gab nur noch uns, die sich manchmal zusammenfanden, ineinander verschlangen, in der Dunkelheit leuchtend. Nur meine getigerte Musterung zeichnete sich gegen das Licht ab. Ach, diese Theorien mit männlich und weiblich habe ich schon in der Grundschule nicht kapiert. War ja auch lange her. Als ich klein war, erzählte man sich an den Feuerstellen, dass es einmal zweipfotige Wesen gegeben hatte, deren Füße wie flache Teller waren. Sie trugen keinen Panzer, sondern waren so weich, wie unsere Schnäbel in unserer Brutzeit noch waren. Ihre Gehirne waren evolutionär betrachtet schon relativ gut ausgebildet, aber kaum zu vergleichen mit unseren. Abgefahren. Und wie hießen die? Ich glaube, irgendwas mit M. Hatten wir es jetzt mit so einem M zu tun? Und was ist damals mit denen passiert? Sind ausgestorben, waren aber auch nur sehr kurze Zeit da. Und warum sind sie ausgestorben? Keine Ahnung, waren wahrscheinlich einfach zu blöd. Hört doch, es singt wieder. Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen, da hinten im Birkenwald. Wollte nur schnell ein paar Wildschweine schießen, wollte nur ein bisschen jagen, bevor mir da irgendjemand zuvorkommt. Habe es hier und da ein bisschen rascheln gehört in den Büschen, da bin ich dem nachgegangen. Aber da muss ich mich irgendwie verirrt haben, war nämlich plötzlich in diesem Erlebnispark oder was auch immer das hier ist. Habe nirgends ein Schild gesehen. Oder so. Also, hier hat es schon ein paar richtig gut animierte Teile. Zum Beispiel dieser fette Typ, der da hinter diesem Fels an irgendwelchen Dingern rumkaut und so aussieht, als würde er zu mir rüberstarren, der wirkt voll echt. Also, die Haut ist zwar zu glänzend und schwarz, also da sind mit der Maskenbildnerin oder Programmierern ein paar Rösser durchgegangen, aber auch der Kleine da hinten, der immer den Eichhörnchen nachspringt und ihnen die Köpfe abreißt, aus denen dann Kunstblut hinausschießt, das sieht alles 1A aus. Ich wusste gar nicht, dass es hier so einen Park gibt, sonst wäre ich ja auch mal mit den Kindern hergekommen. Also, dem kleinen Johnny würde das sehr gefallen. Der wäre begeistert von dem riesigen Vieh, das mit seinen Zähnen die Luft durchkämmt und dabei herumbrüllt wie irre. Also, da würde sich mein kleiner Johnny gar nicht mehr einkriegen. So toll findet er das. Wobei die Sandy das wahrscheinlich nicht so lustig fände. Die heult ja ständig wegen allem. Jedenfalls finde ich es richtig gut gemacht, dass diese Dinger direkt auf einen reagieren. Also, die kommen auch richtig nah und zeigen ihre Krallen und so weiter. Also, der eine Aggressive da hinten, der war vorhin so dicht an mir dran, dass mir richtig mulmig geworden ist. Ich habe sogar seinen ekligen Atem gerochen. Und da habe ich kurz gedacht, jetzt bringt er mich um. Jetzt war's das mit mir. Aber das ist ja alles nur animiert, habe ich dann gedacht. Und habe sogar noch in sein Maul hineingefasst, weil ich schauen wollte, was da für Materialien benutzt worden sind. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, wie die diese Zunge hinbekommen haben. Die ist ja richtig feucht und so. Die Dinger müssen ja riesige Akkus eingebaut haben. Oder der da hinten, wie der jetzt auf mich zugaloppiert und so ein Gesicht macht. Richtig aufwendige Mimik. Tags darauf lag das Wesen reglos auf dem Boden, mitten zwischen den Birken. Ich glaube, es war Blut, das um es herum eingetrocknet war. Schön sah es aus, wie die Haarfäden um es herum verteilt, die Glieder irgendwie verdreht, als hätte es zum Fliegen angesetzt. Ich leckte einmal kurz an ihm, aber der Geschmack entzog sich allem, was ich kannte. Ich dachte, wir sind im Tod nicht alle gleich, wie man es uns Jahrtausende gelehrt hatte. Ich beschloss, den Tod zu erforschen, gerade weil es ihn nicht mehr gab. Und was wäre eine bessere Gelegenheit als jetzt, wo der Tod uns gebracht worden war, in Form von diesem Wesen? Liebe Freunde, wie uns allen bekannt ist, haben wir vor einigen Tagen ein uns unbekanntes Wesen entdeckt. Mit Geschenken und Willkommensgeschrei haben wir es zu empfangen gesucht. Wir haben uns von der schönsten Seite gezeigt. Unsere Absichten waren die allerbesten. Es ist jetzt flach wie Fladenbrot. Ruhe! Leider ist es heute Morgen tot aufgefunden worden. Tot? Es bewegt sich nicht mehr. Es ist tot? Vielleicht ist jemand aus Versehen draufgetreten. Niemand trat aus Versehen auf andere. Wir können es uns nicht erklären. Wir haben keine Ahnung, haben keine Indizien. Wir wissen auch nicht genau, was Tod bedeutet. Wer hat es umgebracht? Wir könnten einmal schauen, zu wem die Fußabdrücke auf dem... Ruhe! Wir sind alle extrem traurig, aber es trifft hier niemanden eine Schuld. Wir sollten es da hinten im Birkenwald begraben. Ich fand es nicht gut, wenn wir es den Birken überlassen hätten. Bald besäßen die das ganze Land. Wo sollten wir dann noch Platz haben? Ich verstehe das alles nicht. Es hat euch nichts getan. Rosemarie, vielleicht legst du dich erst einmal ein bisschen ins Loch und ruhst dich aus. Vielleicht war es einfach so gestorben. Das soll ja früher manchmal passiert sein. Vielleicht bringt es uns endlich den Tod. Seinen eigenen? Unseren? Hier lag der personifizierte Tod, ganz flach. Rosemarie, du hast dir doch auch den Tod gewünscht. Aber doch nicht so. Ich wollte, dass etwas passiert. Ja, ich wollte vielleicht sogar sterben. Aber ich habe nie gewollt, dass das Wesen stirbt. Dass es ohne mich stirbt. Dass es mich hier zurücklässt. So war es nie geplant gewesen. Ich wollte mit ihm zusammen sein. Vielleicht zusammen weggehen. Versteht ihr? Nein. Ihr könnt mich gleich mit ihm zusammen bei den Birken begraben. Vergiss es. Oder ich nehme es zu mir ins Loch. Dann sind wir wenigstens im Tode zusammen. Gebt es mir. Nein. Ihr solltet sofort mit dieser religiösen Verirrung aufgehört haben. Wir hätten es natürlich zu wissenschaftlichen Zwecken aufbewahrt, auseinandergesägt. Dann nützte uns das Fladenbrot wenigstens noch irgendwas. Ich hatte immer gesagt, wir müssen es erforschen. Nicht. Gute Idee. Gebt es mir. Ich war die Einzige, die es mochte. Ich mochte es auch. Nein, wir brauchen es noch. Es gehört uns allen. Es war mein Freund. Ich dachte, du hast keine Freunde. Gebt es mir. Es gehört mir. Schließlich hatte ich es tot aufgefunden. Es ist höchstes Kulturgut. Aufschneiden. Wenn ihr das tut, werde ich... Dich umgebracht haben? Uns töten? Uns hassen? Weggehen. Gebt es mir. Nehmt es mir nicht weg. Wo willst du denn hin? Deine Rollen sind sowieso kaputt. Du schaffst es ja nicht mal bis zum Ausgang. Und auch in den Bus wird dir niemand helfen. Außerdem können wir nichts dafür, dass es jetzt flach ist. Ja, lieber ein flaches Wesen als gar kein Wesen. Lieber ein seziertes Wesen als gar kein Wesen. Lieber ein totes Wesen als ein lebendiges Wesen. So viel gibt's ja gar nicht mehr aufzuschneiden. Ab ins Labor mit ihm. Wir rissen seine Pfoten auf. Trennen die Haut vom Fleisch. Filetieren Knochen heraus. All die Teile, die wir nicht kennen, lösen wir aus dem Puzzle heraus. All die Teile, die wir nicht kannten, legten wir in Flüssigkeiten ein. Beschriften jedes Teilchen mit einem eigens für sie erfundenen Namen. Die Haarbüschel zerlegten wir zu einzelnen Fäden. Die Fäden legen wir einzeln aus. Die Krallen. Auch voneinander zertrennt. Vorderfüße und Hinterfüße. Die Augen herausschneiden. Die Milchhaut. Der Planet im Auge. Das Fell an den Deckeln. Die Sommersprossen. Daneben legten wir die Nase. Der Mund ist noch weit aufgerissen. Als schrie es im Tod noch weiter. Das Ärmste. Die Zähne hatten wir einzeln aufgereiht. Wie weiß die sind. Dann ein bisschen daran herumgepinselt. Was sind das für Hauptlappen da? Man wusste es nicht. Man schneidet sie auch mal ab. Schau, wie Ornamente. Wir pinnen sie an eine Wand. Wir schnupperten an all den Teilen. Manche schlecken wir auch ab. Die Wand war jetzt wie ein Gedicht. Seltsame, schöne Bilder, die zwar zu uns sprachen, aber die wir nur mit dem Herzen verstanden. Du, was macht eigentlich eine Historikerin? Nach dem Ursprung suchen. Machen wir das nicht alle? Ich bin gekommen, um dich umzubringen. Schön. Und wie willst du das anstellen? Ich komme, um dir zu sagen, dass du tot bist, dass du nicht mehr da bist. Ich werde für immer so tun, als gäbe es dich nicht mehr. Aber warum? Weil du es umgebracht hast. Aber ich habe es nicht umgebracht. Die Birken waren es. Woher weißt du das? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemand von uns war. Aber du hast es gehasst. Ich habe es nicht gehasst. Dann hast du die Birken beauftragt, es umzubringen. Die Birken machen nicht, was ich ihnen sage. Die Birken machen, was sie wollen. Ich weiß, dass du es warst. Ich gehe. Wolltest du mich nicht noch umbringen? Rosemarie! Es war ein Versehen. Wann holt man mich endlich ab? Manchmal weiß ich nicht, wie lange soll ich hier noch sitzen, in einem Stuhl mit Rollen, warten bis zum Lunch, der dann doch immer aus denselben gut kaubaren Komponenten besteht. Ich weiß nicht, ob ich schlafe oder wache. Jetzt sinke ich wieder hinab und träume einen Krimi namens Mord im Altersheim. Ich fordere eine Untersuchung dieses Verbrechens, das an mir begangen, weil man dich mir genommen. Wenn ich nur aufstehen könnte. Wenn ich nur aufstehen könnte. Wir haben die Einzelteile genommen und neu zusammengesetzt. Wir haben es ausgestopft und animiert. Wir haben Sehnen und Knochen, Verbindungen und Kabel gelötet, sodass es sich nun bewegt, als wäre es echt. Als wäre es lebendig. Schau, wie es pfeift. Schau, wie es seinen langen Haarbüschel schwingt. Wenn man sich genau davor stellt, dann schwenkt es sein Vorderbein wie zum Gruß. Krass echt, oder? Wir hatten ihm sogar ein Häuschen aus Glas gebaut. Eine Vitrine. Hatten es ein Museum genannt. Das Todmuseum. Gleich da, neben der Cafeteria, steht es. Dort, wo früher der Flipperkasten stand und jetzt unsere gehäkelten Sachen verkauft werden. Ich hasse Häkeln. Es gab hier einmal einen Flipperkasten? Lass es sofort gehen. Magst du es nicht mehr? Es ist nicht echt. Es ist wie echt. Es ist eine Kopie, ja, aber man kann es nicht freilassen. Es ist nicht lebensfähig. Dann schaltet es wenigstens ab. Du meinst, wir sollen es töten? Es lebt doch gar nicht wirklich. Es ist nicht einmal eine Kopie. Es ist schon wieder nur diese Schlaufe, in der ich lebe, wo alles nur ein Abklatsch von etwas viel Schönerem ist. Das Lebendige kann man nicht animieren. Der Andrang war riesig. Es war eine Sensation. Alle wollten es sehen. Aus dem ganzen Land wurde angereist. Schlangen bildeten sich vor dem Museum. Wir konnten dem Tod jetzt unmöglich den Stecker ziehen. Jede soll etwas davon haben. Es ging um Wissenschaft, um Fortschritt. Kannst auch ein Dauerabo haben, wenn du willst. Nimm's nicht zu schwer, Rosmarie. Wie viel Eintritt sollten wir verlangen? Stell dir vor, wir besitzen den Tod. Es wird das berühmteste Exponat aller Zeiten. Und wir haben ihn wieder zum Leben erweckt. Der lebendige Tod. Ihr seid schrecklich. Wenn du lieb fragst, gebe ich dir einmal eine Sonderführung. Aber nicht anfassen, hörst du? Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Ei? Kinder, wenn ich euch so anschaue, dann hätte ich am liebsten nichts mehr mit euch zu tun. Ihr seid aus diesen Eiern geschlüpft und niemand hat mich gefragt, ob ich mich mit euch abgeben will, ob ich euch großziehen möchte. Ihr habt einfach eure Schnäbel und Fressen aufgemacht und erwartet, dass ich da was reinwerfe. Ich finde euch ja nett und so, aber manchmal würde ich mir gerne aussuchen dürfen, mit wem ich meine Zeit, ja, mein ganzes Leben verbringe. Ich dachte, du hättest uns ausgesucht. Ich hätte nie Mutter werden sollen. Mama? Warum habt ihr das Wesen umgebracht? Warum seid ihr Bestien geworden? Ich habe es nicht umgebracht. Es waren die Birken. Mama, warum hast du uns nie etwas gesagt? Ist das mein Geschwister? Ich dachte ja immer, du wärst eine Art Oma. Ich wollte gar nie Mutter sein. Ich wollte euch nicht besitzen, als wärt ihr ein Stück Land oder eine Lederhandtasche. Ich wollte einfach mit euch befreundet sein. Ich wollte einfach, dass ihr mir zuhört, dass ihr mich ernst nehmt. Aber ihr seid so grausam. Manchmal habe ich mir einfach gewünscht, dass jemand den Lead übernimmt, verstehst du? Dass sich jemand verantwortlich zeigt, dass mir jemand sagt, wo es lang geht. Sage ich dir doch. Ja, das nervt. Manchmal kommt ihr mir so wahnsinnig fremd vor. Manchmal vergesse ich sogar euren Namen. Vielleicht aus Protest. Wem zum Henker gehört dieses Ei? Wer hat sich hier fortgepflanzt? Was, wenn eine Eidechse drin ist? Kinder, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich euch jetzt für immer verlassen werde. Hab keine Angst, Ei. Ich werde mich um dich kümmern. Volkslied. Was spielt es für eine Rolle? Circa 160 Millionen Jahre nach Christus. Welcher Ort ich angehöre? Ich gehöre niemandem, höchstens der, die mich auserdacht. Ich nicht traute einer Seele, die auf diesem Planeten stampfte. Über meine Freunde Fahne und weiteres lebendig Zeug. Oder wie viel Arten sollen sterben? Interessierte es dich nicht, wer das Wesen umgebracht hatte? Ich weiß, wer das Wesen umgebracht hat. Das glaubte ich nicht. Es interessiert mich nicht mehr. Lass mich. Es interessiert dich nicht, dass ich es war? Glaube ich dir nicht. Ich war draufgetreten. Einfach so. Lass mich. Es war so klein und ich war so groß. Ich war draufgekrochen, weil ich gerade Lust dazu hatte, weil ich konnte, weil ich schauen wollte, was passiert, wenn es flach unter mir ist. Es ging ganz schnell. Es hat fast nicht geschrien oder geweint. Unter meinem Gewicht brachen alle seine Knochen und dann war es still. Es hatte mich vor allem aus wissenschaftlichen Gründen interessiert. Jetzt erlebte ich es hautnah mit. Ich werde Bücher darüber schreiben, werde Vorträge darüber halten, werde... Rosmarie? Der Himmel verdunkelte sich mit Birkenstaub. Die weißen Stämme hatten sich zu Kreisen angeordnet, uns umrundet und kamen immer näher. Birken, was wolltet ihr? Sie sprachen nicht. Sie sprachen nicht mit uns. Ihre Äste wie Säbel. Haben diese Bäume eigentlich nichts Besseres zu tun, als die ganze Welt mit ihrem Staub zu belästigen? Die ganze Welt mit ihrer Spezies zu bewuchern? Weg da! Seid lieb mit den Birken. Dann tun sie uns auch nichts. Lasst uns in Ruhe, ihr Birken! Was hängt da an ihren Stämmen? Ist das... Mama? Sie war an einer Birke aufgehängt, war völlig von Ästen durchwachsen, ganz so, als hätten sich die Birken von ihr ernährt, als seien die Birken in sie übergegangen oder umgekehrt. Ein Stück durchlöchertes Fleisch. Mama. Sie hing ganz leblos. Pass auf! Geh nicht näher! Sie rannte auf die Birken zu, stemmte sich ihnen entgegen, riss den ersten Stamm in zwei, schüttelte das ausgerissene Holz zwischen den Zähnen, drückte mit ihren massigen Flossen Äste auseinander. Aber die Birken sind in der Überzahl. Sie suchen ein neues Opfer. Am Himmel standen Staubwolken wie Heuschreckenschwärme. Die Luft flirrte gelb. Meine Lungen verstopften zunehmend. Das Atmen fiel schwer. Mein Husten war gelb. Hatschi! Gesundheit. Die Birken lassen niemanden mehr gehen. Schau, wie wir umfielen. Wir belegten den Boden wie Steine. Und irgendwann würden die Steine zu einem einzigen verschmelzen. Über diesen Boden würden sie drüber wachsen, die nächsten und die übernächsten. Rosmarie? Wo bist du? Das hätte ihr gefallen. Es sah nämlich aus wie... Ich sterbe. Ich sah nur noch Silhouetten um mich herum. Obwohl ich nach euch rief, bekam ich keine Antwort. Der Staub legte sich über mich, verstopfte meine Gehörgänge. Ich ruderte mit den Gliedern, aber fand keinen Halt mehr, sondern versank langsam im Gelb wie in Sand. Ich werde gegen das Vitrinenglas treten, welches zerbersten wird. Das Wesen wird hell pfeifen und so binde ich es los. Trenne Kabel und Drähte und hiefe es hinaus. Lege stattdessen ein Feuer in der Vitrine, welche innerhalb Sekunden in Flammen steht. Und es wird alles niederbrennen. Die ganze Cafeteria, die Tische und die Stühle, die Küche und die Esswaren. Dann springt das Feuer auf die Bibliothek über, dann auf den Aufenthaltsraum, auf die hellgelb gestrichenen Gänge. Alles wird brennen. Das Wesen und ich werden dem Lichtspektakel ein wenig zuschauen, aber dann werde ich es auf meinen Rücken schwingen und ich werde sagen, halt dich fest, Freund, und galoppiere los. Werde einfach loslaufen in den Gelbstaub hinein und immer weiter, bis er sich über unsere Augen und Münder legen wird, so dass wir nicht mehr sehen werden, nicht mehr sprechen werden. Bald wird man uns nicht mehr unterscheiden können vom Gelb, indem wir einfach immer weiter reiten. Dinosaurier-Monologe. Ein Singspiel mit dem Nachwort einer Birke. Hörspiel von Ariane Koch. Mit Heide Simon, Astrid Meierfeld, Lynn Reusse, Britta Steffenhagen, Josephine Thiessen, Anton Andreev und Nicholas Matthews. Lied 1, Sophie Decker. Banjo, Rolf Sutmann. Summchor, Singfrauen Berlin. Technische Realisation, Markus Freund und Elke Steinort. Außenaufnahmen Markus Marker und Jan Schmöhl. Regieassistenz Julia Wirth. Komposition und Regie Antje Vohwinkel. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Seit Jahrzehnten faszinieren uns die Textfragmente der Demos vor der 181. Lautverschiebung Dinos, welche im Staub über Jahrtausende konserviert wurden und bis heute als eines der ältesten Wortexponate der Welt gelten. Der Text wurde schon in verschiedensten Versionen von etlichen Bäumen übersetzt, erforscht oder aufgeführt. Seine Interpretation hält uns wach, weil er uns noch immer vor so viele Rätsel stellt. Wir haben nur dieses fragmentarische Textstück, mit dem wir all unsere Fragen stillen müssen. Standen wir im Krieg mit dem prähistorischen Demos? Welche Bedrohung ging damals von uns aus? In unserer sozialen Ordnung spielen Blutsverwandtschaft oder das Matriarchat als Regierungsformen längst keine Rollen mehr. Umso mehr faszinieren uns die Erinnerungen an diese untergegangene Ära. Eine Ära des Übergangs, des Loslassens, eine Zeit der Enden, während wir in einer Welt der Anfänge wachsen. Ihre Begegnung mit dem, was wahrscheinlich vor den Demos gewesen war, also der Mensch, versetzte sie wiederum in ein produktives Nachdenken über ihre eigene Spezies und deren Ursprung. Mit dem Mensch vor Augen traten sie den Untergang an. Wobei dieser Theorie gewisse Birken vehement widersprechen. Es gibt auch die These einer Versklavung von Demos durch die Birken, dazu fehlen aber eindeutige historische Quellen. Auch das hier vorliegende Textfragment ist in dieser Hinsicht mehrfach deutbar. Ergänzung: Über die Autorin des Fragments wissen wir leider nichts Genaueres. Wir gehen von einem Kollektiv an Verfasserinnen aus oder einer wankelmütigen Einzeldemo. Wenn wir den Text als historische Quelle begreifen, so ist davon auszugehen, dass dessen Autorin als einige der wenigen überlebt hat. Andererseits könnte es auch die blanke Literisierung einer Dystopie, sprich alles komplett erfunden sein, zum Beispiel durch die Bewohnerin eines sogenannten Altenheims, ein Ort, wo gewisse frühere Arten sich kurz vor dem Ableben tummelten. 5/9. Baum, Familie 430, 23 Quadronen, Plack.